rappen, doch als Homo-Rapper-Gene. Guck in mein Keller, da liegt Porsche Leiche als Trophäe. Es gibt nichts Leichteres für mich als weiter zu betteln. Doch ich hab grad keine Zeit, denn ich muss Leichen verstecken. Du spielst was aus vor deinen Tausenden von Fans. Dafür bin ich der Boss und setz im Untergrund die Trends. Warum ich jeden Fall Spaß? Na, weil jeder scheiße rappt. Meine Crew ist in der Hood, deine Crew ist im Ballett. Ich will von Real Keeper-Legenden das Leben schnell beenden. Bitch, ich bin Untergrund und fick auf jede Grenze. Sieh, ich bleib ignorant, zerficke Rap kurz nebenbei und hab nichts Besseres zu tun, als auf deine Crew zu scheißen. Du bist Rap, bist du tot, sieh, ich helf dir, nett von mir. Ohne VBT bist keiner, dass du existierst. Du willst Frieden, doch ich scheiß auf, was du willst. Von meinen Parts wirst du direkt ins Leichen ausgeschickt. Du bist Rap, bist du tot, sieh, ich helf dir, nett von mir. Ohne VBT bist keiner, dass du existierst. Du willst Frieden, doch ich scheiß auf, was du willst. Von meinen Parts wirst du direkt ins Leichen ausgeschickt. Ich bin ein T-Wack, dass deine Zunge ist schon infiziert. Naja, dann muss ich sie dir wohl amputieren. Es gibt kein Battle, verpiss dich mit deinen Kackflows. Du Hurensohn, sitzt mit Ruß zusammen bei Basslos. Egal wie stark du bist, ich hau dir Depp aufs Maul. Auf Spaß reißt dich eben und lutt mir Septum raus. Du hast den Buff, ich find das cool, mein Equipment sieht anders aus. Es besteht aus Messern, einem Gewehr und einer Panzerfaust. Ich strangulier dich nicht mit deinem Mic-Kabel, weil ich keep es real und mache das mit nem Seil. Ich hab nen Pakt mit dem Teufel, bedeutet ich rap heiß, weil ich fühl jeden Tag ein paar Wackensies am Fleisch. Du willst cool sein, doch guck, wie du am Mikrofon spitzt. Rap ist für dich Spaß, doch für mich ist ein Biss. Mein Lieblingsrapper bin ich selbst, was beweist, ich hab Geschmack. Dein Lieblingsrapper ist Marjo, was zeigt, du bist ein Spaß. Du bist Rap, bist du tot, sieh, ich helf dir.